That is still have a lot for us. Praise the Lord. Hallelujah. There's an interesting song. What you said is bigger than the world. It's bigger than the world. It's bigger than all the mountain. It's bigger than everything, Daddy. Know that song. Very interesting song. Mercy, can you do something about it so that we'll sing it once in a while? Yeah. My Lord is bigger than all. We learn it. And enjoy it. It's a big prayer. Yeah. He's bigger than everything. Praise the Lord. He is the biggest. Or you download it. I think it's an album. He is the greatest. Praise the Lord. Hallelujah. We stop here. On Sunday, we want to continue from here also. Amen. Amen. Our salvation is what the Bible calls our victory. Unsere Erlösung ist das, was die Bibel unseren Sieg nennt. You see, things the Lord wants us to know. Dinge, die, that is the topic. Die der Herr will, dass wir sie wissen. Because all, there are different parts of things. Zu verschiedenen Themen. That he just combined them together for us. Und er hat sie für uns verbunden. You see, we started on Sunday. You want us to continue with it because we still have a long way to go. Wir haben am Sonntag damit angefangen und es geht weiter damit. He said our salvation is what the Bible calls our victory. Unsere Lösung ist das, was die Bibel unseren Sieg nennt. You see, our first salvation is not because I have the right mate. Unsere Erlösung ist nicht, dass man einen richtigen Partner hat. You know, if our salvation is not we have a baby or I'm pregnant. Dass wir ein Kind haben. You know, you can't be pregnant without salvation. Wir können schwanger sein ohne Erlösung. Without being saved. Ohne errettet zu sein. Our salvation is not that passing the school. Unsere Erlösung ist nicht, dass wir in der Schule bestanden Because haben. You can't be dead and even still pass in the school. Und du kannst tot sein und trotzdem in der Schule bestehen. Praise the Lord. Halleluja. You know, you have to know about death. The Bible taught us what death really means. Die Bibel hat uns erklärt, was Tod wirklich bedeutet. You know, death was introduced by God and not by Satan. Denn der Tod wurde uns vorgestellt durch Gott und nicht durch den Teufel. It was introduced to Adam by God and not by Satan. Es wurde uns durch Adam gebracht und nicht durch den Teufel. You know, when we hear anything dead, there is always something. We see it as the world sees it. Do you know, negative. Wenn wir was über den Tod hören, ist es immer so negativ. We see it as evil news. Es ist wie eine schlechte Nachricht. We see it as something fearful. Etwas, was Things uns ausmacht. Things that are so fearful. We see it as, you know. Ah, Daddy, thank you. Death is from God. Aber der Tod ist von Gott. And not from Satan. Nicht vom Teufel. Satan is dead. Der Teufel ist tot. It means he has been defeated. Er wurde besiegt. You see, sicknesses and diseases, they are dead. Krankheiten, because, und Tod. Because, you know, Jesus, is it Galatians 3? Galatians 3. Go to Galatians 3. Galater 3. Praise the Lord. Hallelujah. You have to know what death really means. If not, you will be afraid of it. You are not to be afraid of death. Wir sollten keine Angst haben vor dem Tod. If Galatians 3 verse 13. Galater 3 Vers 13. He said Christ has redeemed us from the curse of the law. Being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Can you get it? He redeemed us from the curse of the law. Er hat uns erlöst von dem Gesetz, von dem Fluch des Gesetzes. The curse of the law, from all curses. Von allen Flüchen. What brought curse? Was hat den Fluch gebracht? The first curse was brought by disobedience. Der erste Fluch wurde durch Ungehorsam gebracht. If you go to If you go to Genesis, let us go to Genesis 3. 1. Mose 3. Genesis 3. First of all, Genesis 2. 1. Mose 2. In verse 16. Vers 16. Let us read from 15. 15. He said, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. That's all. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. He is the provider. Er ist der Versorger. He was the provider for him. Er war Adams Versorger. He provided everything. Er hat alles versorgt. And he only said, keep them. Er hat einfach nur gesagt, bewahre sie. Enjoy them. Genieße es. That is who he is still today. Und das ist er auch heute noch. That is who he is today. Das ist er heute noch. He is not different. He is the same yesterday, today, forever. Der gleiche gestern, heute und für immer. He is the provider. Er ist der Versorger. He said, whatever you ask in my name, I will do it. Immer du bittest in meinem Namen, das werde ich tun. Praise the Lord. Halleluja. We don't want to believe I will do it. Wir wollen nicht glauben, dass ich es tun werde. Because we are seeing that very victory more bigger than he. Weil wir glauben, dass dieser Sieg ist größer als Jesus. You see, we don't want to see that I will do it, that he said to us. Wir wollen nicht erkennen, dass er gesagt hat, dass er es tun wird. Because our body is telling, is asking how. Weil unser Körper fragt wie. You see, our body, you know where he sent Gideon. Als er Gideon geschickt hat, Gideon said, you know, my family. Hat Gideon gesagt, meine Familie ist die Erste. I am the last, the least of them. Ich bin der Geringste von ihnen. And they are very poor, we are very poor. Wir sind alle sehr arm. I see God did not know before he called him. Und es ist so, als ob Gott das nicht gewusst hat, bevor er ihm das, diese Aufgabe gegeben hat. You know, we want to tell him what he did not know. Wir wollen Gott irgendwas erzählen, was er anscheinend noch nicht the Bible weiß. Said he knows everything. Die Bibel sagt, er weiß alles. He sees you in and out. Er sieht alles. But we want to tell him, don't you know this? Don't you know that he has weißt forgotten? Du nicht, ob, siehst du das nicht? Aber vielleicht hat er es vergessen. But he called Gideon and said, you mighty man of valor. Aber er hat Gideon einen mächtigen Mann genannt. Because it's not about your flesh. Denn es geht nicht um dein Fleisch. It's not about the five senses. Es geht nicht um die fünf Sinne. It's not about your natural appearance. Es geht nicht um deine natürlichen Erscheinung. It's not about the power of this world. Aber die Kraft dieser Welt, that has failed. Die versagt hat. It is not because it's about the wisdom of this world. Es geht nicht um die Weisheit dieser Welt. That brings nothing. Die nichts bringt. And by destruction. Als Zerstörung. You see, it's about him. Es geht um ihn. That lives in you. Der in dir lebt. That dwells in you. Der in dir wohnt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Das ist alles. Dress it and keep bebaue es und bewahre es. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, including the tree of life. Auch von dem Baum von Leben. There was the tree of life. Der Baum des Lebens. In that garden. In diesem Garten. That man can eat. Von dem der Mensch essen kann. And he live and never die. Und er lebt und stirbt nicht. You know that the tree of life is Christ himself. Der Baum des Lebens ist Christus. You know he said, if you eat me, you will never die. You have ever heard that? Ist das, du wirst sterben. That same tree of life was in the garden. Dieser gleiche Baum des that Lebens. That man did not see. Aber der Mensch hat davon nicht gegessen. Because they never know what is good. Weil der Mensch nicht weiß, was gut ist. They can only see death. Sie haben nur den Tod gesehen als gut. They can only see rebellion as good. Nur Rebellion sehen sie als gut. You see, they can only see fighting against Christ as good. Gott gegen Gott zu kämpfen, das war für sie gut. Fighting against the law. Gegen den Herrn. That is what they see as good. Das war für sie gut. He said, all others you shall come. You can eat them. Von allen anderen kannst du essen, davon you are bist so frei. Free to eat. Du bist frei davon zu essen. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. You see, here he introduced death. Hier hat er den Tod uns vorgestellt. The first time death is mentioned. Das erste Mal, wo der Tod this is not from vom Tod Satan, gesprochen wird, das ist nicht der Teufel, aber von Gott. And when you all know that even Adam he disobeyed God. Wir alle wissen, dass Adam Gott. And we know that God never lied. Wir wissen auch, dass Gott niemals lügt. And Adam died. Und Adam ist gestorben. Because Adam was still living. Aber Adam hat immer noch gelebt. The Bible says he lived up to 930 years. Hat immer noch 930 Jahre gelebt. Yeah, the dead man that is sold. Ein toter Mensch, der the dead man going der rumläuft, der he will pass in this resort. Der sogar besteht. He can even drive. You see, I have a driving license. Er hat sogar einen Führerschein, aber er ist you see a dead man. Your dead man sitting behind you. Ein toter Mensch, der hinter dir sitzt. Praise the Lord. You know, if we didn't, you can't see. He wants us to see like him. Er möchte, dass wir so wie er sehen. You see, what he called dead. Das, was er tot nennt. It's not what the world called dead. Das ist nicht, was die Welt tot nennt. The world today, they never called that dead. Für die Welt wäre das niemals tot. You know, Jesus, you know when he called Abraham, also Isaac Abraham. And Jacob. Abraham, Isaac und Jakob. He said God is the God of the living and not the God of the dead. Der Gott ist der Gott der Lebendigen und nicht der Toten. People, they are already dead. Also die Leute waren schon tot. Can you connect it? He called God, God of the living Gott der Lebendigen and not of the dead. Und nicht der Toten. He said God is the God of Abraham, Isaac and Jacob. Er ist der Gott and, and because of that, he is not the God of the dead, but of the living. Und deswegen ist er der Gott der Lebendigen. You know, because Abraham, Isaac and Jacob, they are still living. Weil Abraham, Isaac und Jakob noch leben. Praise the Lord. Amen. They are still living. Leben, ja. Because what God called dead, weil das, was Gott tot nennt, is different from what this world ist anders als das, was diese Welt tot nennt. And we value that of this world. Aber leider schätzen wir das, was we never value that of him. Und das, was Gott sagt, we never see that of him. Das, was Gott sagt, sehen wir nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, our salvation is what the Bible call our victory. Unsere Erlösung ist das, was die Bibel unseren Sieg nennt. And not what this world call victory. Nicht das, was diese Welt Sieg nennt. And not what the dead people call victory. Das, was tote Leute. Can you get it? Not what they call victory. That is our victory. Sieg nennen ist Sieg. If you live the life, you know, if you follow what they say, their system, their ways. Wenn du ihren Wegen folgst. He said to be carnally minded is dead. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. To be spiritually minded. Geistlich gesinnt zu sein. If your mind is full of Christ, wenn deine Gedanken voll von Christus sind, ist das Leben und Frieden. You know, if you are worried, go to Christ. Wenn du dir Sorgen machst, geh zu Christus. Turn the page. Remind yourself of the gospel of Christ. An das Evangelium von Christus. That you are never alone. Dass du niemals alleine bist. That even in the midst of fire, he's dass auch im Feuer ist er bei dir. Remind yourself of the three Hebrew boys. Erinnere dich an die drei hebräischen Jungs. You know, the three of them were thrown into the fire. Bei, but die the drei wurden ins Feuer geschmissen, aber der Herr war the fire could not separate them and the Lord. Trennen. Praise the Lord. Halleluja. Instead, he brought them together. Stattdessen hat sie zusammengebracht. Can you get it? Can you get it? Not now, you know, anywhere you are. Ja, in the lion den. You know that now Daniel was thrown into. In die Daniel geschmissen wurde. In that very place that you have been worried. Sorgen. Remember him. Erinnere dich an that Jesus. That is why we still fight today. Das ist der Kampf. To remember that we are not alone. Daran erinnern, dass to remember him. Remember him. That is the fight. Das ist the der Kampf. Fight of faith. Der Kampf des Glaubens. Because Satan, we want you to forget him completely. Weil der Teufel will, dass du Jesus vollkommen vergisst. Learn to remember him. Lerne dich an ihn zu erinnern. You see, our salvation is what the Bible calls our victory. Unsere Erlösung ist das, was die Bibel unseren Sieg nennt. And our salvation is not future tense. Unsere Erlösung liegt auch nicht in der Vergangenheit. You see, our salvation is not future tense. Unsere Erlösung ist nicht in der Vergangenheit. Praise the Lord. Halleluja. Today, religion, their salvation is always future tense. You know that. Heute sagt Religion, dass ihre Sieg going to be saved. In der Zukunft liegt. Wir werden to have Geld haben, wir werden going to pass. Geheilt sein, wir werden bestehen. They are going to have children. Wir werden Kinder haben. See, that is not Christ. Aber das ist nicht Christ. Christ is I am. Christus. I already have. Ich habe es schon. Christ is, faith is present. Denn der Glaube ist gegenwärtig. You see? Yeah. We are not in hope. Wir sind nicht in der Hoffnung. Hope is the future. Die Hoffnung ist in der Zukunft. Faith is right now. Aber der Glaube ist jetzt. You know what faith really wisse, means. Was Glaube wirklich bedeutet. He's not faith in Moses, but faith in Christ. Glaube an Mose, aber Glaube an Christus. Faith in Moses can never work. Weil Glauben an Mose if you want your life, you fast and pray. Weil du fastest und fast 21 days, 48 days, it will never work. So viele Tage, aber es wird nicht funktionieren. Because the time of the period of Moses is over. Die Zeit von Mose vorbei. The time is the time of the Holy Ghost. Sind jetzt in der Zeit vom Heiligen Geist. There was the time of the Father. Es gab die Zeit des Vaters. There was the time of the Son. Zeit des Sohnes. And now the time of the Holy jetzt Ghost. Jetzt die Zeit des Heiligen Geistes. Praise the Lord. Hallelujah. So if you don't forget, you know the food the Holy Ghost eat. Das was der Heilige Geist ist, seine Nahrung. Praise the Lord. Hallelujah. He's just Christ alone. Ist Christus allein. He's only true Christ. Nur durch Jesus Christus. Once he's outside Christ, you cannot find him. Wenn es nicht Christus ist, wirst du ihn nicht finden. Our salvation is what the Bible calls our victory. Unsere Lösung ist das, was die Bibel unseren Erfolg nennt. You see, the unsaved, they are fighting. Die Ungläubigen, sie kämpfen, um diesen Erfolg they zu haben. Labor day and night. Sie kämpfen Tag und Nacht. Learn to depend on Christ. Lerne dich auf Christus. Don't labor like them, please. Arbeite nicht wie sie. Don't labor, stop laboring like them. Hör auf, so wie sie. You see, over time you stretch yourself. You want to please your chef. You want to please your co-worker. You see, ihn allen gefallen. God is only God that you have to please. Nur Gott sollst du gefallen. Praise the Lord. Hallelujah. Once you please God, wenn du Gott gefällst, you have pleased man. Hast du den Menschen gefallen? Once you please Christ, how do you please Christ? Wie gefällst du you Christus? Please him by faith, indem du by trusting him, by resting an ihn glaubst, dich auf ihn verlässt, dich auf ihn ausruhst. That is where that without a little you do is more than enough. Das kleine was du tust ist genug. Can you get it? In Ephesians 1:3, we were there on Sunday. Ephesians 1:3. Who has blessed us? Go there, please. Ephesians 1:3. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Who has saved us? He said, blessed, verse 3. Blessed be the Father. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. You see, who have blessed us. Der uns gesegnet hat. Past tense. Es ist vergangen. Are not present. Are not future tense. You are already blessed. Es ist gegenwärtig und nicht in der Vergangenheit. You see, you are. I already have it. Ich habe es schon. If I already have it, I have it now. Wenn ich es schon habe, dann habe ich es jetzt. Praise the Lord. Hallelujah. You know what you are planning, what you are trying to have, you might not even have it. Was du versuchst zu bekommen, wirst du vielleicht nicht haben. You know what you are planning, you are praying to have. Du betest etwas zu haben. You try to please God. Du versuchst Gott zu you try to do everything good. Du versuchst alles you know gut what this work all go. Das was diese Welt gut helping hält. The poor. Den Armen helfen. Be there for one another. You see? Da sein. You see, just about you want to do something for du willst God. Etwas für Gott tun. It is what he did for you. Aber es geht um das, was Jesus für dich getan hat. Das gefällt ihm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us. It's not who is going to bless us. Nicht der uns segnen wird. I'm not going to be blessed. Ich werde nicht gesegnet blessed. Ich bin schon gesegnet. I'm not going to be saved. Ich werde nicht errettet. I'm already saved. Ich bin schon errettet. Salvation is our blessing. Die Erlösung ist unser Segen. Praise the Lord. Halleluja. But do we see it as our blessing? Aber sehen wir das als unseren Segen? Because we don't see it as our blessing. We see what the world, the dead people call blessing, as our blessing. Das was die toten Menschen als Segen sehen wir als Segen. Deswegen sind wir hinter diesen Dingen. We pursue the same thing that they pursue. Wir sind hinter den gleichen Dingen her. We are after the same thing that they are after. Wir suchen nach den gleichen Dingen. You see, we desire the same thing they desire. Wir wünschen uns die gleichen Dinge. Wie sie. Our motive is all about what the motive. You see, you cannot even know the difference. Wir haben die gleichen Motive wie sie. You see, a dead man, a live man. Aber ein toter Mensch, ein lebendiger people. Mensch, sind nicht gleich. You are alive. Du bist am Leben. The Bible called them dead. Und die Bibel nennt diese Menschen tot. You see, they are blessing. What they call blessing? Das, was sie Segen nennen, is properties. Ist Besitz. Das Haus, für ihre guten Ergebnisse. But our salvation. Aber unsere Erlösung. That we have Jesus. Ist dass wir Jesus haben. He is the creator of heaven. Er ist der Schöpfer von Himmel. Of everything. Von allem. Can you get it? You know, in him is in everything. Alles. He said everything was created by him and for alles him. Ist für ihn, in ihm erschaffen worden. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you have him, wenn du ihn hast, the head of principalities and power. Kopf aller Gewalt und Mächte. Oh, Daddy, thank you. Oh, he said the three. You see, the Godhead dwell in you. They dwell in him and he dwell in you. Colossians 3. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In Colossians 2, he said, Colossians 2. For him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, that's in Christ. And you are complete in him, which is the head of all principalities and power. So what are you looking for outside? Also was suchst du draußen? Be satisfied with him. Sei zufrieden mit dem, der in dir lebt. Be satisfied with him. Sei zufrieden mit ihm. You see, with him that dwell in you. Then Colossians 1. Colossians 1. He said, for by him, verse 16. Vers 16. Praise the Lord. If let us read from verse 13. He said, who have delivered us from the power of darkness. We have been delivered from the powers of this world. Wir wurden erlöst von den Kräften dieser Welt. They don't have power over us. Es hat keine Macht mehr über uns. We have power over them. Wir haben Macht darüber. Only speak what will happen to them. Sprich, was damit passieren soll. You know that, you know Elijah. Elijah. If you know the story of Elijah, is it Elijah or Elisha? You know the when the Syrian army. When they came to him, Elisha, you see, they came to him. They wanted to come and arrest him. Sie wollten ihn verhaften. Because he was revealing things to the king. Weil dem König Dinge offenbart hat. You see, and it was as if there was a problem. Und zwar so, ob es ein Problem ist. But he was so calm. Aber er war dennoch einfach so gelassen. Why? Because he depended on faith. Weil sich auf den Glauben verlassen hat. For you to know, faith is reality. Der Glauben ist etwas Echtes. Faith is more real than what you see. Echter als das, was du sehen, fühlen oder hören, schmecken kannst. You see, faith is more real. Der Glaube ist wahrhaftiger. You know when this man's, maybe we have it later. You know, let me quickly point to say it out. You see, when this man said, those that be with us, he was not saying anything. Er hat nichts gesehen, als er gesagt hat, dass die mit uns sind. That is in him, that is in the world. Er hat einfach geglaubt. You get it. Er hat einfach geglaubt. But we want to see in the flesh. Wir wollen im Fleisch sehen. You know, you know, you can't feel the spirit. You can't see the spirit. Du kannst den Geist nicht sehen. You can't. You just believe it. Du musst glauben. And you speak it. Und du sprichst es aus. And you know, this man spoke it. Und dieser Mann hat es ausgesprochen. You know, after telling the servant, nachdem er dem Diener gesagt hat, dass sie die mit uns sind, dass sie bei ihnen sind, he now prayed that the servant's eye be opened. Hat er dafür gebetet, dass die Augen des Dieners geöffnet werden. Genauso wie ich auch zu euch immer predige, dass eure Augen sich öffnen. Halleluja. You know, I preach to you that your eyes be opened. Eure Augen sich öffnen. The message open your eyes. Dass die Botschaft eure Augen öffnet. You see, to know who you are. Zu wissen, wer ihr seid. To know who live in you. Zu wissen, wer to know his promises. Can you get it? Zu kennen. Praise the Lord. Halleluja. You see, we pray that his eyes open. Gebet, dass ihre Augen sich öffnen. Er hat die Botschaft gepredigt. And he now commanded. He spoke to Satan. Er hat zum Teufel gesprochen. Look at it here. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. They don't have power over us. Sie haben keine Kraft über uns. We are the ones that have power over them. Wir sind diejenigen, die Kraft über sie you haben. You take all your authority over them. Du nimmst deine Autorität über sie. Use your authority. Nutze deine Autorität. Tell Satan where he's to go. Sag dem Teufel, wo tell his lies where he's to go. Sag seinen Lügen, wohin sie gehen praise sollen. The Lord. Halleluja. You speak to things. That's why Jesus says, speak to the mountain. Deswegen sagt Jesus, sprich zum Berg. Und dieser Berg wird dir gehorchen. Praise the Lord. Halleluja. You see, they're here before this time, before you became a child of God. Bevor du ein Kind Gottes wurdest. You see, they're there when you were not delivered from the power of darkness. Als du nicht erlöst warst von der Herrschaft der Finsternis. The power of darkness have authority over you. Hatte diese Finsternis Herrschaft über dich. But now you are the light of the world. Aber jetzt bist du das Licht der Welt. Darkness cannot have any power over you. Hat keine Kraft mehr über dich. You see, you all you need to do just take. Alles was du zu tun hast. Take your authority. Ist deine Autorität. Just speak to and command it. Und befehle. Command those sicknesses and diese Krankheiten zu verbannen. Command barrenness. Diese Unfruchtbarkeit, was immer nicht von Jesus whatever ist, he has not put in your body, was immer er nicht in deinem Körper getan hat, soll verschwinden. Can you get it? Praise the Lord. Amen. Come on, poverty, you see. Auch Armut. You say that we have been redeemed from all the causes. Von allen poverty is a cause. Erlöst. Und Armut ist auch ein poverty is one of the causes. Armut ist auch einer der the Bible Fluchen. Said we have been redeemed sagt, from it. Erlöst davon. But Satan will not want you to know that. Aber der Teufel wünscht, dass du he wants you to know that is the system of this er will, world. Dass du denkst, es normal it's normal for people to be poor. Arm zu sein. It's not normal for God's children und to be nicht poor. Normal für Kinder Gottes, because you are never poor. Arm zu sein. He's somebody that created everything. Das ist jemand, der alles erschaffen hat. Let us continue. Praise the Lord. Halleluja. In whom, verse 14, 14, we have redemption through his blood. We thank God for his blood. Wir danken Gott für sein Blut. We thank God for his blood. Wir danken Gott für sein Blut. I was in the hospital today. Ich war heute im Krankenhaus. You know, we pray for the baby. Wir haben für das Baby and we Baby. Soak the baby in the blood. Und wir haben das Baby in he redeemed us through. He redeemed us through his blood. Er hat uns erlöst he saved us with his blood. Er hat uns errettet mit seinem Blut. Once I see the blood, you know the blood, the blood, the blood, the blood. Praise the Lord. Hallelujah. The baby is covered with the blood. Das Baby ist bedeckt. You see, the mother is covered with the blood. Yes, you see, the family, your son, not the father is covered Vater with blood. Ist bedeckt mit dem no, no weapon that fashioned against them shall prosper. Sie. Praise the Lord. If they you know they cannot beat them, they have to join them. Sie können sie nicht Satan besiegen. Cannot defeat them. Und deswegen müssen sie sich ergeben. The world cannot defeat them. Die Welt kann sie nicht besiegen. What the nature that call people call family cannot defeat. Das was die Welt Familie nennt. Cannot defeat God's children. Kann Kinder Gottes nicht besiegen. You join God's children. Komm zu Gottes Kindern. You come to Jesus. Komm zu Jesus. That's how you join God's children. So gehörst du zu Kindern. Praise zu Jesus. The Lord. Halleluja. Amen. He said, verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. What brought the first problem? It was sin. Was hat das Problem gebracht? Es war die Sünde. You know, the sin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What brought death? Was hat den Tod gebracht? It was sin. Es war die Sünde. You. Du. God. Gott. Sin, die Sünde, the death, und der Tod. God said to you. Gott hat zu dir gesagt. He said, "Don't eat it." Ist nicht von der Frucht. If you eat it, wenn du von der Frucht isst, will not sin. Sündigst du. And sin will not give power to death. Und die Sünde wird dem Tod die Kraft geben, to kill you. Dich zu zerstören. God created death. Gott hat den Tod powerless, erschaffen, kraftlos, without power. Ohne Kraft. What happened? He said, death has no power. Der Tod hat keine Kraft. But disobedience give death power to kill. Ungehorsam gibt dem Tod die Kraft zu töten. If you can remember when God introduced death to Adam. Als Gott Adam den Tod vorgestellt hat. He said, "Don't eat it." Ist nicht von der if you Frucht, eat it, nur von der you will ist, surely die. Wirst du davon it means I will make sure you die. Ich werde sichergehen, dass du stirbst. It's a promise. Das ist ein Versprechen. I will make sure you die. Ich werde sicherstellen, dass du that's stirbst. What he said. Das hat Gott gesagt. You see, if you disobey me, wenn du mich missachtest, if you sin against me, wenn du mich sündigst, wirst du sterben. Your sin will not give power to death to destroy you. Wird dem Tod die but Kraft we have somebody that have pay for the sin. Und wir wissen, wir kennen jemanden, wir haben jemanden, der für die Sünde bezahlt hat. You see, it said in who we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. You see, somebody that pay for the sin. Jemand, der für die Sünde bezahlt hat. And that's why we are free for him to live in us and live through us. Dass er in uns leben kann und durch uns hindurchleben kann. Can you get it? You know, we are not free to live like Satan. Wir sind nicht frei, um wie der Teufel zu leben. Because that is not us. Weil das sind wir nicht. That is not God. Das ist nicht Gott. Jesus, never lived like Satan. Jesus hat nicht wie der Teufel gelebt. He has his own life. Er hat sein eigenes Leben. Sein eigenes System. He has his own word. Sein eigenes you Wort. You see, he has the forgiveness of sin. Die Vergebung des Sündens. We are not afraid of death. Wir haben keine Angst. Because what brought death is sin. Was hat den Tod gebracht? And Jesus he redeemed us from it. Und Jesus hat uns davon erlöst. We are saved from it, from davon errettet. That brings death. Die Tod bringen. Praise the Lord. Halleluja. Also it's not longer about the sin. Es geht nicht um die Sünde. It's about remember, sondern uns daran zu erinnern, who paid the price. Wer den Preis der Sünde remember bezahlt hat. Who saved you. Wer hat dich errettet? Remember who delivered you. Wer hat dich erlöst? Remember who freed you. Wer hat dich befreit? Remember whose son you are. Wessen Sohn du bist. Remember who you are. Wer du bist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You see, it's not about don't lie, don't steal. It's not. If you remember him, you will never lie. Wenn du an ihn erinnerst, wirst du nicht lügen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 15. He said, who is the image of the invisible God? He's talking about Jesus. Geht hier um Jesus. He said he is the image of the invisible God. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. The firstborn of every creature. Der Erstgeborene über aller Schöpfung. He is the first that ever rose up. Er ist der Erste, der auferstanden. Can you get it? The firstborn. Der Erstgeborene. Without his rising up, we cannot rise up. Ohne seine Auferstehung können wir nicht aufstehen. Er ist der Erstgeborene. But of every creature. Von jeder Schöpfung. For by him we are all things created. Amen. By Christ. That are in heaven and are in earth. So why will we? Why are we born to be like them? Wieso wollen wir dann wie die Menschen they should sein? Pray to be like us. Sie sollten lieber beten wie wir zu praise werden. Praise the Lord. Halleluja. You see, they should pray to be sie like us. Beten, wie wir zu werden. Behind our principalities and power. Der Kopf aller Gewalt und Mächte. He said, dwell in us. Wohnt in uns. Then here he said, for by him we are all things created, that we are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. That's who you are. Das bist du. They are all for you. That's why I cannot steal. Deswegen kann ich nicht stehlen. You see, because they all belong to me. Weil es mir gehört. Everything belongs to Jesus. Alles gehört Jesus. And Jesus is in you. Und Jesus ist in dir. You have them all. Du hast es alle. You have them all. All you need is your take. Allow your focus to be lass here. Lass uns den Fokus auf Christus allein. They will be coming by themselves. You will not go and fight it. Threatening people to take it. No. That is not your. The how is not coming from you. Du wirst es dann nicht stehlen müssen oder es erzwingen müssen, sondern das Wie gehört Gott allein. Praise the Lord. Halleluja. The how. Look at das Mark wie gehört 4. Gott. So that you know what the how is. Markus 4. Look at Mark 4. It talks about the how. Markus 4 geht um das Wie. Wie die Dinge zustande kommen. Praise the Lord. Halleluja. You know, you just all you need is just allow your focus to be on him. Einfach zulassen, dass dein Fokus how auf ihn bleibt. How the things are going to, you know, how the manifestation. Diese Manifestation. The how belongs to him. Das Wie gehört ihm. If you read it from verse 25. Markus 4, 25. It's for he that hath. For he that hath, to him shall be given, and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath. Verse 26. And he said, so is the kingdom of God. How the kingdom of God functions. So funktioniert das Königreich Gottes. How our life is going to function. Unser Leben funktioniert. How we are going to live the life he has given us. Wie wir das Leben führen werden, was er uns geschenkt hat. He is teaching us how we are going to live this life. Wie wir sein Leben führen werden. How to live his life. Wie sein Leben führen. You know, in this world, you have to teach a baby. You know, a baby. that was just delivered yesterday. You know, you have to learn everything, even how to suck. Kleines Baby, ein neugeborenes Baby muss alles neu lernen. Das praise the Lord. Und das versteht yeah, the baby have to just learn everything. Das Baby muss alles lernen. So also, once you are born into the world of Christ. Genauso, wenn du in das Wort von Christus geboren bist, wenn du in sein Königreich geboren wurdest, musst du alles lernen. You are not born, you have been translated from the natural kingdom into his own kingdom. Du wurdest versetzt von dem natürlichen Königreich in das geistliche Königreich, das Königreich von Christus. And he came to show us how to live his kingdom. Und er hat uns gezeigt, wie wir sein Leben führen. The life of his kingdom is what he left for us. Das Leben seines Königreichs ist das, was er uns hinterlassen hat. Nicht das natürliche Leben. But God's children are living the natural life today. Aber Kinder Gottes leben das natürliche Leben. Deswegen sind auch die Dinge hart. Because can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. No wonder things are so hard. Wunder, dass die Dinge schwer sind. Why? Because the natural man cannot understand the things of the kingdom. Natürliche Mensch, die Dinge vom Königreich nicht verstehen kann. Daddy, thank you. And now you know the things of the kingdom. Yeah. He kept them for us. Die Dinge vom Königreich hat er für uns aufbewahrt. He prepared them. Er hat es vorbereitet. And he just, they are there for you. Es ist da für dich. To know and to just let it and enjoy. He wants us to enjoy. Er möchte, dass wir es genießen. He can be pleased with the prosperity of his servant. Wenn ihm der Reichtum seiner Knechte gefällt. Psalm 37. You see, how will he be pleased with the prosperity of his servant? Viel mehr der Reichtum seiner Söhne. If you can rejoice. When your servant have victory. Wenn du dich freuen kannst über den Sieg deiner Knechte. How will you rejoice when your son have victory? Wie viel mehr über den Sieg deiner eigenen Söhne. Praise the Lord. Halleluja. The Bible said he is pleased with the prosperity of his servant. Er sagt, ihm gefällt der Wohlstand seiner Knechte. His mother pleased with the prosperity of his sons. Und umso mehr über den Reichtum seiner Söhne. You see, the prosperity of his children. Der Reichtum seiner Kinder. Christus in uns ist unser Reichtum. Christus in uns ist unser Reichtum. If you don't see Christ as your prosperity, wenn Christus nicht dein Reichtum ist, you pursue prosperity. Auf dieser Welt wirst du anfangen, den Reichtum hinterher zu werden. People pursue prosperity. Leute sind hinter Reichtum her. If you don't see Christ as your prosperity, wenn du Christus nicht als deinen Reichtum siehst, pursue the natural things as your prosperity. Wirst du die natürlichen Dinge als deinen Reichtum sehen. But if Christ is your prosperity, aber wenn Christus dein Reichtum, and you believe is your prosperity, wenn du glaubst, dass er dein Reichtum ist, wirst du hinter ihm her sein. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, Christ is your all. Christus ist alles. Your job is not your all. Deine Arbeit your school is not your all. Ist nicht alles. Your result is not your all. Deine Can you get it? Praise the Lord. Deine Ausbildung, deine Schule ist nicht alles. Verse 26. 26. And he said, so is the kingdom of God. He's just telling us how we are going to live right now. Sag uns, wie wir zu leben haben. He knows that the time is coming that we are going to. Zeit kommt. That we are to live like this. Der wir so leben werden. He's just telling us how our life, how we are to live the life he provided for us. Erklärt uns, wie wir das Leben führen sollen, was er für uns. This is the life he died for. Das Leben, für was er gestorben ist. The life he paid with his blood. Was er bezahlt hat. That he gave you. Was er dir gegeben hat. Praise the Lord. Halleluja. So is the kingdom of God. The life he gave you is the life of the kingdom of God. Das Leben, was er dir gegeben hat, ist das Leben des Königreich Gottes. As if a man should cast seed into the ground. And should sleep and rise night and day. You know, while you sleep, you think something is not happening. Wenn du schläfst, denkst du, nichts passiert. You think something is not happening. Nichts bewegt sich, nichts you passiert. You know, when you plant a seed in the garden. Du einen Samen einpflanzt in deinen Garten. You know, you just water it. Du bewässerst ihn einfach. And go and sleep. Und gehst schlafen. Night and day. Tag und Nacht. And how it grows, you never know. Wie es wächst, du weißt es nicht. But it will grow. Aber es wird wachsen. He's telling us that is our life. Er sagt uns, dass das unser Leben ist. All you need is just allow it to be him alone. Du musst einfach nur zulassen, dass er meditate him both day and night. Über jeden Tag und Nacht nach. So hast du Erfolg. It's not meditate you are going to have it. Nicht darüber nachdenken, dass du Dinge it's haben wirst. It's not meditate that you are so good. Dass du so gut bist, dass du ihm. It's meditating in what he did. Dass du so gehorsam bist, sondern dass du über das nachsinnst, was er für dich getan hat. Praise the Lord. Halleluja. He's meditating on what he is, who he is. Über wer er ist für dich. Thanking him for everything. Ihm danken für alles. That he is your savior. Dass er dein Retter ist. You are not your savior. Du bist nicht dein eigener Retter. No education can save you. Keine Bildung kann dich retten. No job can save you. Kein Arbeitsplatz kann dich retten. No mother, no father can save you. Keine Mutter, kein Vater kann dich retten. Then we also die. Die werden auch irgendwann sterben. You know, oh daddy, thank you. Only who cannot die. Na, wer ist unsterblich? You know, death could not cover Jesus. Der Tod konnte Jesus nicht aufhalten. You know, the grave could not hold him. Das Grab konnte ihn nicht festhalten. The grave could not hold him. Das Grab konnte ihn nicht aufhalten. He is the only one that the grave could not consume. Er ist der Einzige, der vom Grab gehalten worden ist. Das alles andere wurde vom... The body rose up because it's too big for that grave. Weil dieser Körper zu mächtig ist für das Grab, für den Tod. He is the only one that can save. Jesus ist der Einzige, der dich retten kann. He is the only one that is your savior. Er ist der einzige Retter. Praise the Lord. Halleluja. Verse 27. And should speak. You see, he said after casting the seed into the ground. Nachdem der Samen auf den Boden geworfen wurde. The seed is the word of God. Dieser Samen ist Gottes Wort. The true gospel of Christ. Das wahrhaftige Evangelium von Christus, das wahre Wort Gottes. The gospel of Christ and not the gospel of Paul. Das Evangelium von Christus, nicht das Evangelium von Paul. It's not the gospel of Moses. Nicht das Evangelium von Mose, sondern das Evangelium von Christus. He said as if a man should cast seed. You see, that's the seed is the gospel of Christ. Der Same ist das Evangelium von Christus. Into the ground is your heart. Und der Boden ist dein Herz. The ground is your heart. Der Boden where you allow his word to dwell. Wo sein Wort wohnt. Where you allow the truth to dwell. Wo die Wahrheit wohnt. You know what's the truth? If Christ is there, you rejoice 24/7. Wenn Christus da ist, freust du dich ständig. You know when you are sad, you just know that Christ is out of you. Wenn du traurig bist, dann weißt du, dass du im Fleisch bist. Und because Christus in him nicht there's da no ist. Sadness. Denn in Christus ist keiner. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 27. And should sleep. Arise night and day. And the seed should spring and grow up. He knoweth not how. But you know, we want to know the how. Wir wollen das wie wissen. When Jesus fed thousands, als Jesus 1000 satt gemacht hat, you know, he did not know how. Er wusste nicht wie. He just believed. Er hat einfach geglaubt. Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. You see, you're made. You know something may even look impossible. Es sieht vielleicht unmöglich aus. That you know, you're made. You don't know who or where he is or where he or she is. Weiß nicht, wo dieser Mensch herkommt. He can be coming from. Kann überall herkommen. Just name it. You know, people are looking for they're looking for a big church where they can get their mate. Leute suchen nach große Gemeinden, wo sie auf jeden Fall jemanden finden, mit dem sie zusammenkommen können, mit denen sie heiraten können. They say, how many people in your church? Wie viele Leute sind in der Gemeinde? Because they know what they desire. Sie wissen, was sie suchen. They are after me. Sie sind hinter einem. They are looking for girlfriend, boyfriend. Einem Freund, einer Freundin. Somebody like that, you cannot come here. Und jemand, der das sucht, wird das hier nicht finden. Da kann nicht hinkommen. Praise the Lord. Halleluja. They are looking, you know, if I go there, how will I find my mate? Wenn ich dorthin gehe, wie soll ich meinen Freund finden? Aber das wie gehört, kommt nicht von dir. Die how. Wie you Dinge know, zustande kommen, ist nicht deine Aufgabe. Thousand with just two fish and five loaves. Tausend Satz zu machen. It's impossible in the natural world. Fünf Brot und zwei Fischen ist unmöglich in der natürlichen just Welt. Just a little boy's meal. Das Mittagessen von einem kleinen Jungen. Feed, and how many baskets remain? Wie viele Brotkörbe sind übrig geblieben? The how is not coming from you. Das Wie kommt nicht von dir. He said the power that raised Jesus from the dead dwell in you. Und das Wort sagt, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir wohnt. I know who I am. Ich weiß, wer ich you know bin. That song? I know who I am. You know you want to know who you are. Du musst wissen, wer du know bist. Know who you who dwell in you. Wissen, wer in dir wohnt. Praise the Lord. Halleluja. He said he knoweth not how. Er weiß nicht wie. For the earth bringeth forth food of herself. First the blade, then the ear. After that, the full corn in the ear. It's a process. Das ist ein Prozess. He said process, one stage after the other. Schritt für Schritt. He said the earth, the ground. Der Boden, die Erde. He said it brings fruit. Sie trägt Frucht. He did not say the word. Nicht das Wort. Because God's word is incorruptible word. Denn Gottes Wort ist ein unvergänglicher Same. The earth, where you plant it. Dort, wo du es einpflanzt. He's going to bring forth fruit. Mit Frucht bringen. You know, that's why we put manure in the field. Deswegen tun wir auf dem Boden Dünger. It's not because of the seed, because of the earth. Nicht wegen dem Samen, sondern wegen der Erde. You know, we remove the unkraut. What do you call it? We remove it. Why? Because of the earth. Wegen der Erde. You see, the earth brings forth. You see, die Erde bringt das Frucht. And that's why you can't hear the word. Du kannst das Wort hören. The earth. In you, aber die Erde is going to bring forth fruit. Wird Frucht bringen. In my God, yours will be different. You can hear the same thing. Ihr könnt das gleiche hören. The fruit is not coming from that seed. Die Frucht kommt nicht von dem Samen. It's coming from the earth. Die kommt von dem von aus der Erde. And that's why you can have 30. She is having 60. Du kannst eine Ernte von 30 tragen und sie keine Ernte von 60 tragen. Wie hast du dein Herz vorbereitet? Wie glaubst du, wie nimmst du das an? Denn der Same ist unvergänglich, er ist perfekt, er ist vollkommen. Er ist unvergänglich. The natural seed is corruptible. Aber der natürliche Samen ist vergänglich. Wir haben vor ein paar Wochen Mais eingepflanzt. Einige sind gewachsen, andere nicht, weil es vergänglich ist. You are not sure. Du bist nicht sicher, ob es wachsen wird. Vielleicht wächst es auch gar nicht. Aber Gottes Wort ist unvergänglich. Es wird auf jeden Fall das tun, was es tut. Wenn du es ins richtige Erdreich siehst, wenn du zulässt, dass Christus dein Herz ist, wenn du zulässt, dass Christus dein Motiv ist. Halleluja. But the air bringeth forth fruit of herself. First the blade, then the head, the ear. After that, the full corn in the ear. But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We were in Ephesians that said that we have already been saved. Wir waren in Epheser, wo steht, dass wir schon errettet sind. If I am already saved, it means I'm saved right now. Wenn ich schon errettet bin, heißt das, dass ich jetzt errettet bin. If I am going to be saved, it means I'm not saved now. Weil wenn ich errettet werde, heißt, dass ich jetzt noch nicht errettet bin. You see, if I'm going to be rich, it means I am not rich. Wenn ich reich werde, heißt es, ich bin noch nicht reich. Praise the Lord. Halleluja. You know the words where it says we are saved. Wir sind errettet. We are rich. Wir sind reich. We are Christ. Wir sind Christus. We are He. Wir sind er. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. And you know that until we see it with our natural eye, we don't believe we are blessed. Well, leider glauben wir diese Sachen erst, wenn wir es mit unseren physischen Augen sehen können. Until we see, we don't believe. Erst wenn wir es sehen, dann glauben wir. You can never be what he wants you to be. Aber dann kannst du auch niemals das sein, was er will. You can never live his life. Du kannst niemals sein Leben führen. If until you see, you can never believe. Erst dann glaubst, wenn du siehst. You believe before you see. Du glaubst, bevor du siehst. Das ist I don't have it, but I believe. Ich habe es nicht, aber ich glaube. Weil sein Wort es sagt. When Jesus said yes, wenn Jesus ja sagt, dann kann auch niemand if nein sagen. If he said yes, if he said once he says it and I believe it, it's over. Wenn er sagt, dann glaube ich es und dann ist es vorbei. Praise the Lord. You know, let us go to 2 Kings. Zweiter König. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. 2 Kings 6. Zweiter Könige 6. Daddy, thank you. Amen. Amen. 2 Kings 6. Zweiter Könige 6. Let us quickly read from verse 11. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? He said, therefore, the heart of the king of Syria was so troubled. Let us read from verse 8 because of the children that are newly here. Amen. Acht. He said, then the king of Syria war against Israel and took counsel with his servants. saying, in such and such a place shall be my camp. And the man of God sent unto the king of Israel. The king, you know, the man of God was on the side of the king of Israel. Der Mann Gottes war, stand auf der Seite von dem König Israel. The Syria, the king of Syria was the opposition. Und der König von Syrien war der Feind, der Gegner. He planned against the king of Israel. Er hat gegen den König von Israel Dinge geplant. And you know, the king of Israel have a friend. Und der König von Israel hat einen Freund. He has somebody. Er hat jemanden. He has somebody that is why he cannot walk in dark. Er hat jemanden, der für ihn sieht und deswegen kann er nicht umlaufen. Wenn Jesus in dir ist, dann kannst du nicht in der Finsternis laufen. Praise the Lord. Halleluja. He said we have to walk when it is day. Wir sollen am Tag gehen. That's what he said. Das sagt er. He said walk. Wandelt am Tag. When it is day. Wenn es hell ist. He said because when night comes, wenn es dunkel ist, kannst du nicht mehr gehen. If when it is dark, you say walk. Walk when you know when. When you are in the spirit. Wandle, wenn du im Geist bist. Walk, you speak when you are in the spirit. Sprich, wenn du im Geist bist. Only speak when you are in the spirit. Sprich, wenn du im Geist bist. We learn to speak when we are in the spirit. Wir lernen zu sprechen, wenn wir im Geist sind. He said, don't speak when you are in the flesh. Sprich nicht, wenn du im Fleisch bist, denn das Fleisch ist die Dunkelheit. We will go there maybe later if we can permit us. Praise the Lord. Halleluja. Amen. And the man, verse 9. Verse 8, the king of Syria planned, have a plan. Then in verse 9, the man of God can see everything. Der Mann Gottes kann alles sehen. You know, the Christ in us knows everything. Christus in uns weiß alles. We don't labor to know things, know that, please. Wir kämpfen nicht darum, Dinge zu sehen. Alle I don't want to know what he doesn't want me to know. Ich möchte nichts sehen, was er nicht will, was ich sehen soll. Religion today want to know everything. Religion möchte alles wissen. Somebody want to die. Why did we not know? Niemand stirbt, wir machen uns Vorwürfe. Why something happened in the church? Why did we not know? Wenn etwas der Kirche passiert, deshalb wusste wir es nicht. Ich will nichts wissen, was er nicht will. If he want me to know, wenn er will, dass ich es weiß, dann werde ich es auch wissen. If he keep it from me, it's okay. Wenn er es von mir versteckt, wenn er es von mir verbirgt, dann ist es in Ordnung. Praise the Lord. He never keep anything from us. Wenn er, what he want us to know. Das, was wir wissen sollen, wird er uns nicht vorenthalten. You know why he was going to destroy Sodom and Gomorrah? Als er Sodom und Gomorra zerstören wollte, hat er es Abraham nicht verheimlicht. He said, I cannot keep this away from him. Er sagt, ich kann das hier nicht verbergen. I have to go to him. Ich muss zu ihm gehen und das sagen. Praise the Lord. Halleluja. If you don't want, you know, people want to know everything. Leute wollen alles wissen. Can you not see it? You know, what is happening in the church? Dinge in der Gemeinde passieren. Wieso hat das keiner gesehen? I don't want to know everything. Ich will nicht alles because wissen. I already know everything. Ich weiß schon alles. Everything I need to know is Christ alles, was himself. Ich wissen muss, ist Christus that's selbst. All I need to know. Das ist alles, was ich wissen all that are so irrelevant alles andere ist to me. Unnötig. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Daddy. And the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware, that thou pass not such a place. For Tita, the Syrian, are come down. Don't go there. Geht nicht dorthin. The Syria, they are there. Die Syrer sind da. Because I have seen it. Because he has revealed it to me. Er hat mir das offenbart, dass sie da sind. He wants me to know. That's why he revealed it to me. Er will, dass ich das weiß, das hat er mir I don't offenbart. Pray and fast for Tita to know things. Ich bete und faste nicht, um Dinge zu erfahren. Praise the Lord. Halleluja. Oh, Daddy. They will say if they are this, they will know. No, I'm not a native, a witch doctor. Ich bin kein Magier oder eine Wahrsagerin. I'm just a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. I am just a son of God. Ich bin einfach ein Sohn Gottes. You see, I'm just having a relationship. Ich habe einfach eine Beziehung mit meinem Vater. Das ist alles. Praise the Lord. Halleluja. He said, "These signs shall follow us." Diese Zeichen sollen uns. You see, it's not nachgehen. We shall follow signs. Nicht wir sollen Zeichen. He did not say, "Pray for signs, pray for no, bete pray für Zeichen, bete für Zeichen." Leute wollen immer alles wissen. Aber ich weiß alles schon. Ich kenne ihn. Ich kenne Christus. You see, that's all I need to know. Das ist alles, was ich wissen muss. All others. Alles andere. Thank you, Daddy. Verse 10. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there, not once nor twice. The king of Israel obeyed the voice of the man of God. Der König von Israel hat der Stimme von Mann Gottes gehört. You know, some people will not even want to obey the voice of Christ today. Leute wollen die Stimme von Christus nicht hören. I thank God for this man. Ich danke Gott für diesen Mann. He was able to obey the voice of the man of God. Er war in der Lage, der Stimme von diesem Mann zu gehorchen. You know, I can preach and preach and preach. Ich kann predigen, und die nicht glauben wollen, werden nicht glauben. It happened to Jesus. Das ist auch Jesus passiert. He preached and preached and preached. Gepredigt und gepredigt. And until today he was going to die. Offenbart, dass er gestorben wird. Aber dennoch. If I don't see, I will not believe. Wollten viele nicht glauben, ohne gesehen zu haben. If it can happen to him. Wenn es ihm passiert, passiert es auch hier. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you can say whatever you want to say. Du kannst sagen, was du it willst. Doesn't bother me. Aber you know, they don't even care. You see, I thank God for this, for the king of Israel. Ich danke Gott für den König von Israel. He was able to hear, to listen to the voice of the man of God. Diesem Mann Gottes zuzuhören. You know who you are to fear. Wisst ihr, wer mehr fürchten sollte? Den Menschen, die sich auf Christus verlassen, die sollt ihr fürchten. He's not somebody that sees vision. Nicht jemand, der irgendwelche Visionen sieht, that sees sign, irgendwelche Zeichen that know what is going to happen. Der weiß, was passieren There's wird, somebody, sondern jemand, that have relationship der Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott hat. Praise the Lord. Halleluja. Vers 11. Therefore, the heart of the king of Syria was so troubled, because he can see that he's fighting with somebody that you cannot even fight. Deswegen, er wurde unruhig, weil er gemerkt hat, er kämpft gegen jemanden, den er nicht sehen kann. You know, he knew that there was a problem. Er wusste, es ist ein Problem. Because if you really have Jesus, there is a problem. Aber wenn du Jesus hast, ist es ein Problem für den Teufel. Except you don't know who you are. Sei denn, du weißt nicht, wer du bist. If you are really saved. Wenn du wirklich erlöst bist. If you are really a child of God. Wenn du ein Kind Gottes bist. Satan is trouble. Hat der Teufel ein Problem. He has problem. You know, when Jesus became a man. Als Jesus zu einem Menschen wurde. He became a baby. Er wurde zu einem Säugling und ist in diese Welt gekommen. Satan knew that he was in problem. Und der Teufel wusste, dass er ein Problem war. Deswegen, wenn and you desire to in dir wohnt und du dich danach sehnst, die Wahrheit zu erkennen, never be offended in the truth. Nicht Anstoß zu nehmen an der Wahrheit, dann weiß der Teufel, dass er ein Problem hat. Praise the Lord. Halleluja. Just like the Syrian, you see the king of Syria. Wie der König von Syrien. He knew that there was a problem. Er wusste, dass ein Problem gibt. You are fighting somebody that you see. He knows that whatever is fighting him, he cannot fight ihn bekämpft, er kann nicht zurückschlagen. He said, "Vengeance belongs to me." Gott sagt, die Rache gehört ihm. You know, once you are fighting, people can see you. They can fight you back. Wenn du selbst kämpfst, für dich selbst kämpfst, wird es eine Angriffsfläche But für deine Gegner geben. Aber wenn with die Menschen gegen Gott kämpfen, you see, when kämpfen with the spirit. Wenn sie gegen den Geist kämpfen wollen, gibt es keine Angriffsfläche. Und deswegen ist auch der Geist größer als das Fleisch. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Therefore, the heart of the king of Syria was so troubled for this thing. And he called his servant and said unto them, Will you not show me which of us is for the king of Israel? He knew that there's a problem somewhere. Er wusste, dass es irgendwo ein Problem gibt. Is it somebody that is going to tell them something? Gibt es einen Spitzel, jemanden, der ein Spion, der ihnen ständig happening that I don't know anything about? Von unseren Plänen erzählt? He was even thinking it was even the flesh. Er dachte sogar, es ist das Fleisch. That somebody, you know, the flesh is somebody going to tell them something. Das Fleischbild ist ein Spion gibt, der ständig. They did not know that it was about the weiter sagt, was in seiner Kammer besprochen wird. Aber er wusste nicht, dass es der Geist war. He did not know it was about the spirit and not about the flesh. Geist geht um das Fleisch. He thought it was about the flesh. Er dachte, es geht um das Fleisch. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. And one of his servants said, No, my Lord. Verse 12. Okay. can you help us to read verse 12? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer der Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. And one of his servants said, "No, my lord, O king, but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in your bedchamber." That's the man of God. That's the man Gottes. You know, what he wants you to know, was du wissen sollst, he will surely reveal it to bitte you. Dir offenbaren. You don't fight to know it. Elisha was not fasting and praying to know this. Elisha hat nicht darum gefastet und gebetet, um es zu erfahren, sondern wusste es einfach. Because the Lord wants him to know. Weil der Herr will, dass es weiß. Ah, oh, Daddy. Thank you. And he said, verse 13, go and spy where he is. That I, he's, you know, this verse 12, he said, what you speak in your bed, in your bed chamber, that this man can hear it. Dieser Mann kann sogar hören, was du in deinem Schlafzimmer alles sagst. You know the interpretation of dream. Die Deutung von Träumen. Joseph zum Beispiel. You know, Joseph did not labor, faster, pray. He just... Joseph musste nicht die ganze Zeit beten und fasten, bis er wusste, was der König geträumt hat und noch die Bedeutung von dem Traum wusste. It's a revelation, it's a interpretation come from the Lord. Sondern Offenbarung, Deutung, Traumdeutung kommt vom Herrn. You see, allein. Revelation come from die Traumdeutung kommt vom Herrn. What he wants you to know, you know the baby that is just a day old or 2 days old. You know, this baby will now say, "Mother, feed me before he is fed." Unser neues Baby in der Gemeinde wird nicht erstmal einen schriftlichen Antrag an seine Mutter schicken, damit es Essen bekommt. He doesn't need to fast and pray. Es muss sich beten und fasten, um diesen Before Essen the zu bekommen. Mother give him bread. Bevor die Mutter ihm Milch gibt. He doesn't need to fast and pray before he changes the pampers. Aber bevor es die Windeln wechselt. Oder irgendwas tut. Es muss einfach nur weinen und dann the mother say, what is happening? That's who you are to Christ. Und das bist du für Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Don't bother yourself. Mach dir keine Sorgen. Don't rest on him. Verlass you know, dich the baby rests on the mother. Das Baby ruht sich aus. Yesterday was on just on the breast like this. Ist ein Lachen auf der Brust. To feel the mother, und ich muss sogar die Mutter füttern. Yeah, the baby was just resting. Weil das Baby sich überaus ruht. He wants us to rest on him. Er will, dass wir uns auf ihn ausruhen. Der Herr will, dass wir uns auf ihn ausruhen. He is your father. Er ist dein Vater. He is the provider. Er ist dein Versorger. He is the healer. Er ist der Heiler. He is your everything. Er ist dein Ein und Alles. Rest on him. Ruh dich auf Jesus that aus. Is the fight we now fight das ist today. Der Kampf, den wir kämpfen, um so rest. Uns auf ihn auszuruhen. Wie ruhen wir uns aus? Nehmen wir an ihn Glauben. You rest by trusting him. Ihm Vertrauen. And never doubt him at all. Und niemals an ihn never zweifeln. To be afraid. If you are afraid, you are doubting him. Denn wenn wir Angst haben, zweifeln wir. When fear is coming. Wenn wir Angst you haben, know, zweifeln this, wir. You know, I heard I was interviewing in the hospital today. And we are talking about the doctor's report. The doctor's report does not control us. Das, was der Arzt sagt, kontrolliert uns nicht. You know, if we continue, I don't know how I'm going to say it. If you are after doctor's report, you are like a time bomb. Wenn du hinter dem bist, was der Arzt sagt, bist du wie eine Zeitbombe. And Satan knows that. Der Teufel weiß das. He knows where he can press the button. Er weiß, wo dein Vertrauen liegt und wo er angreifen kann, you see, wo er angreifen kann. He knows that the doctor's report is your er weiß, dass dein Fokus auf dem ist, was der Arzt sagt oder nicht. Yeah, what did the doctor say? Was hat der Arzt gesagt? Until the doctor says go, you'll never say thank you. Erst wenn der Arzt sagt, es ist gut, dann fängst du an, Jesus zu danken. Aber dann bist du wie eine Zeitbombe. You better believe the word. Glaub lieber an das Wort, that baby will live and dass das Baby lebt und nicht stirbt. The greater is he that is in das the baby größer ist der, der im Baby ist, als er you auf der better, Welt. You know, here Elisha, you know, we are still reading it. Praise the Lord. Halleluja. You see, you better believe the word more than glaub lieber the an das Wort, als an das, was der Arzt sagt. Das ist eine Frage der Zeit. Before anything can bis change. Irgendwas sich ändert. Satan knows. Der Teufel weiß, wie viel Vertrauen, wie viel du auf das Wort vom Arzt setzt und er wird das gegen dich verwenden. He knows when you are trusting in this er weiß, wenn du auf das Wort von Gott vertraust. The true gospel of Christ, das wahre Evangelium von Christus, das, was den Teufel besiegt hat. You know, somebody, you know, like Paul. I love somebody like Paul. Paulus zum Beispiel. For me to live. Zu leben ist Christus und zu sterben ist Gewinn. The doctor report is good or not. Der Arzt if it's good, you know, for me to live is Christ. If it's good, is Christ. If it is bad, is gain. If it is bad, is gain. You know, if it is bad, Christ is still in control. Christus ist immer noch in the fire, it was bad. Im Feuer war es schlimm. Was it not bad enough in the war's fire? That great fire. Feuer. That hot fire, very hot fire. Fire. Upon all he was today. War er da. Praise the Lord. Halleluja. Please understand. Bitte versteht, glaubt und versteht. About to help us to read verse 13 and 14. 13, 14. Er sprach, so geht hin und sieht, wo er ist, dass ich es hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie melden es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Praise the Lord. Please know that you are not alone. Bist du nicht alleine bist. The baby is not your victory. Das Baby ist nicht dein Sieg, sondern Christus dein Sieg. Man is not your victory. Der Mensch ist nicht dein Sieg, sondern Christus ist dein Sieg. Amen. See Christ as your victory. Sieh Christus als dein Sieg. It's not about the baby, it's about Christ. Das Baby, sondern Christus. See Christ in that baby's life. Christus in diesem im Leben von diesem Baby. Oh, Daddy, thank you. Whatever you see as victory. Was immer du als Sieg siehst, ist sehr wichtig. He knows what you see as victory. That's weiß, der Teufel weiß, was du als Sieg you siehst. See baby as victory, das Baby, der Sieg can ist, touch baby. Kann das Baby angreifen. That if you don't see Christ as wenn du Christus victory, als den Sieg siehst, er kann, in, kann Christus Christ in that baby's life. Sehe Christus im Leben von diesem Baby. He loves Christ love him more than you even love him. Denn Christus liebt das Baby mehr. Christ died for him. You have not even died for him. Du bist für Christus ist für das Baby gestorben. Because your blood is not enough to save the baby. Du kannst das nicht tun, weil dein Blut ist nicht reich genug, um ihn zu retten. Even when you die for him. Selbst wenn du es tust. Your blood is not dein Blut ist nicht dick genug. Praise the Lord. Halleluja. And he said, verse 13. 13. Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Therefore, verse 14, send he, Tita, horses and chariots. You are going to catch the spirit. Du willst versuchen, den Geist einzufangen. He was going for the spirit. Er war hinter dem Geist. The flesh is going to catch the spirit. Das Fleisch wird hinter dem. Can you? Will hinter dem Geist. Can you fight the spirit? Aber kannst du den Geist bekämpfen? No. Das funktioniert nicht. Oh, Daddy, thank you. Therefore, sent he, Theta, horses and chariot. You know, the weapons of this world. Die Waffen dieser Welt. He uses the weapons of this world. Er benutzt die Waffen dieser Welt. You know, we never use the weapon of this world. Wir benutzen nicht die Waffen dieser he Welt. He said our weapon is not carnal. Unsere Waffen sind nicht fleischlich. Oh, 2 Corinthians. Yeah, we don't use carnal weapons. Wir benutzen keine fleischlichen Waffen. We use a superior weapon. Sondern stärkere Waffen. Just, you know, Paul and Silas in prison, they didn't Paulus use, und Silas, sie hatten they did not use keine Waffen. Weapon. Sie hatten keine fleischlichen Waffen. They use a weapon. Sie hatten eine andere Waffe, weapon. Aber eine stärkere Waffe. Praising God is a weapon. Gott zu preisen ist eine can Waffe. You get it? Praise the Lord. Halleluja. Praising him is a weapon. Ihn zu preisen you know when anything, you know when anything is fighting. They can't be fighting in the flesh. You see, Fleisch you see they can't be competing as if they are too many. They are so great. So aussehen, als ob sie in der Mehrzahl sind. Don't ever, don't try to use the natural aber weapon. Aber benutze nicht die natürliche Waffe. You know, put something here. Let's go to 2 Corinthians. 2. Korinther. Praise the Lord. Halleluja. 2 Korinther 10. 10. Ah. He said from verse 3. He said, for though we walk in the flesh, though we are in this body. Auch wenn wir in diesem Körper we sind. Have a body. Wir haben einen Körper. We go to work. Wir gehen zur Arbeit. We eat. Wir essen. We sweat. Wir schwitzen. We are hungry. Wir sind hungrig. You know what happened to this? Even happened to us. Was ihnen passiert, passiert auch uns. You know, we do, we walk in the flesh. Auch wenn wir im Fleisch wachsen. We sleep like them and wake like them. Wir müssen schlafen, wir müssen aufstehen. We do not war after the flesh. Wandeln wir aber nicht nach dem Fleisch. We don't fight after the flesh. Wir kämpfen nicht wie nach der Art des Fleisches. We don't fight the body. Wir kämpfen. And that's why that mother is not your enemy. Deswegen ist diese Mutter. Your father is not your enemy. Dein Vater ist nicht dein Feind. Friends are not your enemy. Freunde sind nicht deine Feinde. Your flesh. Das ist alles Fleisch. Satan is your enemy. Der Teufel ist dein Feind. We do not war after the flesh. You know the Muslims they war after the flesh. Muslime, sie That's why they swallow bomb and kill. Sie kämpfen nach der Art des Fleisches. Deswegen. You cannot kill the whole world. Töten sie Menschen. It's only Jesus that defeated Satan. Nur Jesus hat den Teufel. Once you kill people, Satan will go to other people that are still. Wenn du Menschen tötest, wird der Teufel wieder andere Leute nutzen. And that's why God's children never pray that people die. Deswegen beten wir Kinder Gottes nicht, dass Menschen sterben. Weil wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. It's not about the people. Es geht nicht um die Leute. They are not the one fighting you. Sie sind nicht diejenigen, die dich bekämpfen. You have a position, but it is Satan. Du hast einen Gegner, aber es ist der Teufel. Auch wenn er besiegt worden ist, seine Lügen sind immer noch da. His lies are everywhere. Die Lügen sind überall. All you know is all you need to know. Just know the truth. Kenne die Wahrheit. The truth kick out the lies. Und diese Wahrheit wird diese Lügen verbannen. Praise the Lord. Halleluja. He said, for although we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal. You know the king of Syria is using his after using today carnal weapon everywhere. Heute gibt es so viele fleischliche Waffen. The Muslims they use carnal weapon. Die Muslime nutzen fleischliche Waffen. They love the natural world, carnal weapon. Die natürliche Welt they nutzen bomb fleischliche Syria, Waffen. Bomb this, bomb, you know, carnal weapon. Sie greifen weapon. Länder an. He said, for the weapon of our warfare are not carnal. We use carnal weapon. To have our prosperity. Aber oft benutzen wir fleischliche Waffen, um our Sieg education. Zu bekommen. Education is a carnal weapon. Zum Beispiel unsere Bildung ist eine fleischliche Waffe. You know, you better allow Christ to be your weapon. Lass zu, dass Christus deine Waffe ist. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. The knowledge of God. Die Erkenntnis Gottes. There's the knowledge of this world. Es gibt die Erkenntnis dieser Welt. Don't go to school, you don't prosper. Wenn du nicht zur Schule gehst und du keine Ausbildung hast, wenn du nicht diese Sachen erreichst, hast du keinen Erfolg. You need the knowledge of this world. He said anything against the knowledge of God. Alles, was gegen die Weisheit Gottes ist, musst du runterreißen, musst du zerstören, alles gegen die Erkenntnis von Christus. Denn wir sollen die Erkenntnis von Gott haben. Er kann nur durch sein Wissen arbeiten. Denn die Erkenntnis dieser Welt ist Zerstörung. You know, when you hear the news that there's sickness that is just out. Du hörst, dass auf einmal eine Grippewelle sich im Land verteilt und schon vor deiner Haustür steht. It's almost there. Die ist schon fast da. And they're saying, come and do this, come and, you know, everybody, they are panic, there is fear. Leute haben Angst, sie sind panisch. And the government want to solve it. Und die Regierung will es regeln durch fleischliche Waffen. They want to solve it with their Sie wollen es mit ihren fleischlichen Lösungen you better believe the word of God. Vom Tisch holen, aber lass lieber zu, dass Gottes Wort es regelt. You have a supernatural solution. Wenn du hast eine übernatürliche Jesus Lösung. Is already Jesus solution. Ist deine Lösung. Yeah. Cast it down imagination. Verse 5. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Anything against the knowledge of God. Alles gegen die Erkenntnis Gottes. You cast it down. Müssen wir niederreißen. And bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Any thought that is coming to you, that is in you. Jeder allow it to come into Christ. Lass zu, dass sich Christus ergibt. Let me leave this. Praise the Lord. Hallelujah. Go back to 2 Kings 6. Amen. 2. König 6. Verse 14. Therefore sent he its horses and chariot and a great host. And they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth. Behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? 2. Könige 6, Vers 15. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, sieh, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? You know, your Syrian army can be your result. Deine syrische Armee kann dein Ergebnis sein. You know, when you go, after your result, you fail. Nach deiner Prüfung versagst du. Remember what they call dead. Erinnere dich daran, was der Mensch tot nennt, ist nicht tot. You know what they call fail. Und was sie Versagen nennen, ist auch nicht Versagen für dich. Praise the Lord. Halleluja. Can you get, wenn du dein Ergebnis bekommst und da Versagen steht, dann hast du Angst, wenn du nicht im Geist bist. This servant was not in the spirit. Dieser Knecht war nicht im Geist. Er hatte Panik, because he was in flesh. Weil er im Fleisch war. He said, how shall we do? Oh weh, meine, was sollen wir tun? Wie geht es weiter? You win. There will be fear. Es wird Angst geben. Praise the Lord. Halleluja. If you see faith, wenn du das Versagen siehst und deine ganzen Freunde um dich herum bestehen, weil ständig ist dieser Vergleich da, ständig ist da dieser Wettkampf, dieser Wettbewerb, aber vergleiche dich mit niemandem. Don't compare yourself to Vergleich dich nicht mit anderen. Seh nicht ihre Ergebnisse. Du hast ein Ergebnis und das ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. You only have one result. Du hast ein Ergebnis. You rejoice because of Christ. Du freust dich wegen and not Christus. Because you pass or fail. Und nicht weil du versagst und nicht stehst. Praise the Lord. Halleluja. You only have one result and you already have it. Ergebnis, and that's before the exam, you already have it. Vor der Prüfung hast du das Ergebnis auch schon. You know, if you can understand all this, you wenn du das alles verstehst, dann machst du keine Sorgen. Du wirst wie Elisha sein. There was no panic. Der keine Panik hatte. That thank you. Can you understand it, please? Can you see why God's children... What bother them? Does it bother us? So deswegen, das, was ihnen Sorgen bereitet, macht dir keine Sorgen. It is not to encourage you. This message is not to encourage diese Botschaft ist nicht hier, um dir Mut zu machen, sondern es ist einfach die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. Because the world can use lies to encourage people. Weil die Welt kann auch Lügen benutzen, um Leute zu ermutigen. Is your true life. Aber das ist dein wahrhaftiges Leben, was du führen sollst, was Gott will, dass du führst. Das Leben, für das Jesus gekommen ist, dass du es lebst. Praise the Lord. Halleluja. Ah, Vers 16. 16. And he answered, fear not. Fear not. Fürchte dich nicht. Fear the result not. Habe keine Angst vor dem Ergebnis. Fear the doctor's report not. Habe keine Angst vor dem Ergebnis. Fear whatever is outside not. Was draußen fear your account not that there is nothing. Dein Konto. Habe keine Angst davor. Fear not. Can you... fear not. Fürchte dich nicht. Fear them not. Fürchte dich fear those that I want to attack you not. Fürchte dich nicht vor denen, die dich angreifen wollen. He said, for they that be with us are more than they that be with them. Denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Elisha walk by faith. Elisha ist per Glauben gegangen, nicht per Sicht. He walked by the word. Er ist durch Gottes Wort gegangen. And not by sight. Und nicht per Sicht. He did not allow what he see. Hat nicht zugelassen, was he hears, er sieht, was er hört. What he feels, was er fühlt, what he tastes, was er schmeckt, what he smells, was er riechen kann, senses, die fünf Sinne, dass ihn das kontrolliert. He allowed the word of God to control. Er hat zugelassen, dass Gottes Wort ihn kontrolliert. Faith is real. Der Glaube ist wahrhaftig. It's more real. Es ist wahrer als das, was du siehst mit deinen fünf Augen, mit deinen fünf Sinnen. Praise the Lord. Halleluja. You see, faith is more real than what you see with your five senses. Der Glaube ist mehr als das, was du mit deinen fünf Sinnen siehst. Let me just talk about faith a little bit. Praise the Lord. Halleluja. Faith in Christ and not faith in Moses. Der Glaube an Christus und nicht der Glaube an Moses. Faith in the gospel of Christ. Der Glaube an das Evangelium von Christus. Faith in yourself. Nicht der Glaube an dich selbst. It's faith on what he did for you. Glaube an das, was er für dich getan hat. And not faith in what you are doing for him. Und nicht an das, was people. Du für ihn tust oder für andere. Because you can fast and pray. Weil du gebeten hast. That's why you are going to have it. Und deswegen wirst du es bekommen. This is what you do. That's what you are doing. You see, it's not fair on what you do. Because you are able to fast and pray. Wenn du in Lage bist, you can, you must have it. Deswegen musst du es auch haben. That's faith on yourself. Das ist der Glaube an dich selbst. Faith, it is faith on him. Aber es geht um den Glauben an Jesus, was er für dich getan hat, sein Blut. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. His evidence, you know, Hebrew 11. He said, it is evidence of things not seen. Es ist eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht. You see, it did not say not exist. You know, when people talk about faith, it is as if you are just saying it. Wenn Leute über den Glauben sprechen, ist es so, als ob es etwas ist, was nicht existiert. They will ask, is it faith? Are you speaking faith? Sprichst du im Glauben oder okay. Sprichst du einfach? Just saying faith, or they say okay. Oder sprichst du die Wahrheit? They will just say, okay, it's nothing. Not knowing that faith is more. It's like Elisha here. That said, those that be with us die, die bei uns sind, are more than those. That's faith. Sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Das ist der Glaube. Elisha did not see anything. Elisha hat nichts believed. Gesehen, hat einfach nur geglaubt. He just believed that those that glaubt, be with dass die, die more bei those. Ihnen sind, mehr sind als he die bei not ihnen. See anything. Er hat nichts gesehen. Praise the Lord. Halleluja. Today we want to see. Heute wollen wir sehen. All you see is the word of God. Aber alles, was wir sehen sollen, ist Gottes Wort. You know, Jairus. Jairus. You know, when Jesus was going to heal his child. Als Jesus seine Tochter heilen wollte. And on the way. Auf dem Weg zu seiner Tochter gab es eine schlechte Nachricht. There was a news that the daughter was dead. Dass die Tochter tot ist. Just like there is a news here. Genau wie es hier eine Nachricht gibt, dass die syrische Armee überall ist. Just like there is a news that you have a genauso dass es eine Nachricht gibt, dass du nicht bestanden hast. Just as you have the news that you have the doctor's report, there's nothing they can do for you. Aber dass du den Arztbericht hast und dass der Arzt nichts mehr machen kann. Just as you know, just name it, there are so many. So viele Dinge. You know, somebody that the Lord promised you are going to marry. Jemand, that you just marry somebody else. Der Gott, eine Person, die Gott dir versprochen hat. Die Person ist verheiratet jetzt. But you just seen, you just heard it, du hast gerade gehört, gesehen, dass diese Person gerade jemand anderes geheiratet hat. There will be panic, es wird Panik geben. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, just name it, there are so many. So viel. Der Szenarien gibt es. There was fear with Jairus. Jairus hatte Angst. But Jesus said, believe aber Jesus hat gesagt, glaub einfach nur. It is belief. But glaub it is by nur. Believing you receive in Christ's kingdom. Denn durch Glauben empfängst du ein Königreich. Until you believe, erst wenn du glaubst, dann hast du auch. Until you believe, wenn du glaubst, never come outside. Kommt es auch zustande. For the world to see. Und die Welt ist nicht. Not even for you to see. Nicht damit you, du siehst, because sondern you already see it. Denn du siehst es schon. It is when you pray that you have it. Wenn du betest, dann hast du es. And that is when you rejoice. Und dann freust du but dich the world, they rejoice when they see. Aber die Welt freut sich erst, wenn sie es sieht. But for so many of us, we only rejoice when the world they are rejoicing. Aber leider freuen auch wir Kinder Gottes uns auch oft nur dann, wenn die Welt sich auch freut. We are surprised when we see it. Wir wundern uns, wenn wir es sehen. Oh my God, I cannot believe this. Wir sagen, oh mein Gott, wir können das gar nicht fassen, gar nicht glauben, dass es wirklich passiert ist. Praise the Lord. Halleluja. And the answer, fear not. For they that be with us are more than they that be with them. So calm. So gelassen und ruhig. Somebody, this is somebody that know who he is. Das ist jemand, der weiß, wer er ist. You know that song that that lady sang, you see? I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. I know, do you really know who you are? Wisst ihr wirklich, wer wir sind? If you know who you are. Du weißt, wer du bist. The result of doctor will not move you. Mit der Arzt würde ich dich nicht bewegen. You never preach the word. You will not quote the word of God. You will quote the result of doctor. What doctor is saying about you. Of that's what the Arzt sagt. About whatever. Und zitiere nicht das, was your business. Sagt. That should not be your business. Aber das sollte dich nicht interessieren. Das sollte dich nicht jucken, was dieser Arzt zu sagen hat oder you nicht. You know, Satan can lie. The world, the flesh can lie. Das Fleisch kann but lie, God never lie. Aber Gott lügt nicht. You know, when Jairus again, you see, there was a voice of lie. Es gab einen Lügengeist. There was a lying spirit. Einen Lügengeist. You see, that came to speak. Er gekommen ist, um zu sprechen. You, so you not choose who to believe. Du musst dich jetzt entscheiden, wem du glaubst. Is it the lying spirit? Ist es dem Lügengeist? Or the word of oder God. Gottes Wort? Now, the word Jesus said, das, said, was Jesus sagt, only. Glaub einfach nur. You have the right to pick what you want. Du hast das Recht, das zu glauben, was du glauben willst. I cannot choose for you. Ich kann nicht für dich entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 17, and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. Do you know how your eyes are open to this? Your eyes are open through the message. Eure Augen geöffnet durch die Botschaft. They are open through the word. Durch Gottes Wort. The true gospel of Christ. Das wahre Evangelium von that Christus. You now know who you are. Du weißt, wer du and bist. You now know what to choose. Und weißt, wofür du dich entscheiden sollst. What to choose. Du entscheidest dich dafür, Jesus zu glauben. You praise the Lord. Halleluja. You see, it is not pray, my eyes are, you know, these servants' eyes were, the natural eyes, they were so big, you know. They might even be big, so you know, some eyes are so big. Ich hatte ja sogar riesige Augen. Some people have big eyes. Leute haben große Augen. You know, when they are putting it, you know, you know, it can be bigger, even bigger than a saucer. You know what a saucer is? You know, coffee, the plate you put coffee on top, you see. It can even be bigger than the saucer. Yeah, natural eye. But they cannot see anything. They aber can't see the obwohl flesh. Man so glubsche Augen hat, können die Leute nur das Fleisch sehen. You are to see the world. That's how you see the spirit. Und so siehst du you Geist. See the spirit. How do you see the spirit? By so believing the gospel in of Christ. Das Evangelium von Christus that Christ. Is how you see. So siehst du. He's not seeing vision. Nicht Vision oder Träume. I'm seeing dreams. Just see the host of angels, they are flying up. Oder überall diese Engel sehen können. Believe the word. Oder an Gottes Wort glauben. Darum geht es. Jesus told Jairus, he said, believe only. Es hat Jesus zu Jairus gesagt, glaub einfach nur. Praise the Lord. Halleluja. He said, all things are possible for alles those that believe. Für die glauben. He did not say all things are possible for those their eyes are open and see. Nicht für die vision. Die deren Augen geöffnet sind und Visionen und Träume deuten und sehen können. He's believing you receive in Christ's kingdom by believing. By believing his own. Durch das Glauben empfangen gospel, wir, indem wir an sein Evangelium glauben. Praise the Lord. Halleluja. And Elisha prayed. And the Lord, I prayed you, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. Your eyes are already open. Deine Augen sind schon offen. And that's why you can understand the gospel. Und deswegen kannst du das Evangelium verstehen. The natural man can understand what you understand. Der natürliche Mensch kann das can nicht verstehen, understand was du that? Verstehst. Praise the Lord. Halleluja. You know, it's the first Corinthians. He said, the natural man. Put something here, please. Praise the Lord. Halleluja. Let us quickly go to 1 Corinthians. 1. Korinther. 1 Corinthians. Vers 2. Your eyes are opened. Deine Augen sind geöffnet. The word of God opened your eyes. Gottes Wort öffnet deine Augen. Ah, Daddy, thank you. It's not seeing vision that open. It's not seeing vision, seeing trance. It's that you know, Satan can you can see things. Satan can make you see things. Der Teufel kann dir auch irgendwelche Visionen geben. But in Christ's kingdom is the truth. Aber im Königreich Gottes geht es um die Wahrheit. You see the truth. Du siehst die Wahrheit. And not the lies of Satan. Die Lügen des Teufels. That is your, how your eyes are open. So sind deine Augen geöffnet. You believe the truth. Du glaubst and not die lies of Satan. Die Lügen des Teufels. That is how your eyes are so open. Sind deine Augen geöffnet. You know when you start believing the truth. Und wenn die Wahrheit anfängt zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly read from verse 10. Verse 10. Okay, from verse, let me see. From verse. Oh, Daddy, I want to come to start from the beginning. Yeah, and everything here, they are so wonderful. I always want to finish them. let us even start from one. Praise the Lord. Hallelujah. And I, brethren, When I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. I did not come in the flesh. Bin ich im Fleisch gekommen? Oh, Daddy. I did not come. You know, here it's not about flesh. Hier geht's nicht um das Fleisch. Look at the church. Sieh die Gemeinde an. You know, if it's not Christ, somebody cannot even be here. Wenn es nicht Christ ist, dann kann jemand nicht hier Look sein. Look at how I speak, even my voice. Und guck dir meine Stimme an, wie ich spreche. Manchmal kann ich meine eigene Stimme nicht anhören. Weil wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich auch nicht mehr für mich entscheiden. Aber deswegen bin ich dankbar, dass nicht ich mich auserwählte, sondern Christus hat mich auserwählt. Es geht nicht um das gute Englisch. Denn ich mache ständig Fehler oder verwechsle irgendwelche Personalpronomen. Und meine Kinder müssen mich auch oft verbessern. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So also, the writer of 1 Corinthians is saying here. He said, I did not come in the flesh to teach according to the flesh. Ich bin nicht im Fleisch gekommen, um nach dem Fleisch zu predigen oder zu lernen. You know, your professor in the school, they Dein teach you. Professor in der Uni, der bringt dir Dinge bei. They teach you according to the mind. Aber nach dem Verstand. You know what? The mind you use to understand your schoolwork is not the same you use to understand the gospel of Christ. Aber der Verstand, mit dem du das Wissen dieser Welt verarbeitest, ist nicht der Verstand, mit dem du Gottes Wort akzeptierst und aufnimmst. And that's why the unsaved, they even pass more than you. Deswegen können Ungläubige sogar besser in der Schule abstehen als du. And that's why they themselves they cannot understand the word of God. Even the professor. Sehen Sie selbst? They cannot even know the word of God. Aber sie selbst können das Wort Gottes nicht verstehen. Because the word of God is not written to the mind. Weil Gottes Wort nicht an den Verstand geschrieben it is ist, written to your heart. Sondern an das Herz. You believe with your du glaubst heart. Mit deinem Herzen. With the heart man believe it. Mit dem Herz glaubt der Mensch. Let me leave that. He said, for I determine nor to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. I don't see flesh, but I see Christ. Ich sehe nicht das Fleisch, sondern ich sehe Christus. In the baby's life, I see Christ and not just a little baby. Im Leben vom Baby sehe ich nicht nur das kleine, baby, das kleine baby, sondern ich sehe Christus. You see, I just see Christ and not a newborn baby. Ich sehe Christus und nicht ein How neugeborenes beautiful Kind. Is that Christ? Wunderschön Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. You see, he said, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ, by whom crucified. I don't see what you are doing to me. Ich sehe nicht das, was er mir antut. I learned to see what Christ did for me. Ich habe gelernt, das zu sehen, was Christus tut. No, no. That's why. Punishment or whatever, you know, the persecution. I've learned not to see them, but to see what Christ has done. Ich habe gelernt, nicht mehr die Verfolgung zu sehen, sondern Christus zu sehen, das, was er für mich getan hat. Paul is saying here. Das ist, was Paulus sagt. And I was with you in weakness and in fear and in most trembling, because I can see Christ everywhere. It's all about Christ for me. Weil es mir auch nur um Christus geht. You see, it's not about you. I don't see somebody, but I'm seeing Christ. Just like, you know, that of Gideon again. God Gideon was not just seeing the flesh, but he sees the spirit. Gott hat nicht nur das Fleisch gesehen, sondern den Geist. And that's why he was called Gideon, the mighty man of valiant. Sie hat auch zu Gideon gesagt, dass er ein mächtiger Mann ist. But Gideon could only see the flesh. Aber Gideon konnte nur das Fleisch sehen. Verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. It's not about good English, good Deutsch. Es geht nicht um gutes Englisch, gutes Deutsch. People laugh at me. I don't even care. Leute lachen mich aus, aber es ist mir egal. I will laugh at myself. Ich lache über mich selbst. Hello, I'm already laughing at myself. Ich lache sehr schnell über mich selbst. So, for you to laugh at me, does it, I don't even feel it. Deswegen tut mir das nicht weh, wenn I ich auslache. Enjoy it. Ich genieße das. Because it's not about me. If I das have to choose, I will not choose me. Weil ich würde mich nicht für mich selbst entscheiden. But I'm qualified. Aber ich bin qualifiziert, me. Weil er mich qualifiziert. Amen. Me. Er ist derjenige, der mich qualifiziert. Er ist meine Qualifikation. Praise the Lord. Halleluja. But my speech and my preaching was not with enticing words of my wisdom, but in demonstration of the power of God. that your face will not stand, verse 5, in the wisdom of men, but in the power of God. There is the wisdom of men, there is the power of God. Es gibt die Weisheit der Menschen und die Kraft Gottes. Daddy, thank you. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery. All you are hearing here, they are the wisdom of God. Alles, was du hier hörst, ist Gottes Wort. What he revealed to you, what you now believe. Was er dir offenbart und was du glaubst. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Praise the Lord. Daddy, thank you. Don't be afraid of Satan. Ich habe keine Angst vor dem Teufel. Don't even be afraid of his lies. Ich habe keine Angst vor seinen Lügen. All you need to do is just allow your focus to be on Christ. Lass uns deinen Fokus auf Christus Know his truth. Kenne seine Wahrheit. And obey his truth. Und befolge seine Wahrheit. Follow his truth. Folge seiner Wahrheit. Believe his truth. Glaube an seine That's Wahrheit. That's how you renew your mind. So erneuerst du deine Renew Gedanken. Your mind with his truth. Erneuere deine Gedanken mit seiner Wahrheit. You know, Elisha, where we are reading, you see, he was able to renew his mind with the truth. Elisha war in der Lage, seine Gedanken zu erneuern mit der Wahrheit. And that's why there was no panic. Und deswegen hatte er keine He was matured enough. Er war reif genug. If you are matured enough, no, no results will threaten you. Kann kein Ergebnis no fear will threaten you. Dir drohen. Kein Versagen kann dich bedrohen. No report of doctors will kein Arzt threaten kann dich bedrohen. No pain in your body kein Schmerz will threaten you that you are going to die. Und dir Angst machen, dass du sterben wirst. No sicknesses and diseases can threaten you. Keine Krankheit kann dich bedrohen. Because you have been defeated. Weil's besiegt worden ist. Praise the Lord. Halleluja. But as it is written, I have not seen verse 9. Nor yet heard, neither hath entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Ah, Daddy. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Ah, Daddy, thank you. For what man knoweth the things of a man? Abato, can you help us to read 11 and 10, and 12? 11 and 12. Denn wer von den Menschen kennt, des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of a man, which is in him? Your spirit can see everywhere. Dein Geist kann alles sehen. You can see where you cannot see. Kann das sehen, was du nicht sehen kannst. And that's why once you are praying the spirit, your spirit is praying for things your natural eyes cannot see. What your mind, your natural mind, can have not known at all. Nun, Geist betest, betest dein Geist für Dinge, die du in deinem natürlichen Verstand nicht siehst. He said, even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Praise the Lord. Amen. It's only the Spirit of God that knows the things of God. Oder Geist Gottes kennt die Dinge. Only Christ that knows the things of Christ. Christus kennt die Dinge von Christus. It is hidden from them. Es ist verborgen vor ihnen. That it is now being revealed to you. Er wird uns offenbart. Now we have received not the spirit of this world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given us of God. Can you get that? Praise the Lord. Hallelujah. Which things also we speak, not in words, which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But this natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them. You know, if the natural man was one of them here, go back to 2 Kings. Zweiter König. Praise the Zweiter Lord. König. You know, if Elisha was a natural man, wenn Elisha ein normaler Mensch gewesen he could wäre, ein natürlicher Mensch, hätte er Angst gehabt. He could have even... Be confusion. Hätte er auch verwirrt sein können. You know, confused. To be confused is not from God. Verwirrt zu sein ist nicht von Gott. If you are in Christ, you are never confused. Wenn du Christus bist, bist du auch nicht verwirrt. Thank you, Daddy. Ah, Daddy, thank you. But for the natural mice, then it is their normal life to be confused. But for you as God's children, für dich als Kinder Gottes, you better see him alone. Sieh ihn alleine. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So let us read it up to verse 15. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Then in verse 16. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. They are also powerful. Amen. Amen. So quickly go back. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Go back to 2 Kings 6. 2 Könige 6. Verse 17 again. And Elisha prayed, and the Lord and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, just like your eyes are open today. Genauso wie eure Augen geöffnet to understand the gospel heute, of Christ. Das Evangelium von Christus what you understand verstehen. The natural man cannot understand. Denn das, was ihr versteht, kann natürliche Menschen nicht verstehen. The natural people cannot understand. Natürliche Leute können das nicht but verstehen. You can understand aber du kannst es verstehen. You can see them. Du kannst es sehen. Just like Elisha prayed for this young man's eyes to be opened. Genauso wie Elisha für diesen jungen Mann gebetet hat. Genauso sind eure Augen schon auf. Praise the Lord. Halleluja. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. You know, if Elisha can have all this, and the Bible said what we have is greater than what they have. We have is greater than what we can you get it? Can you not understand it? You know, if the old can have this, wenn die Alten das what haben, about the new? Was mit dem Neuen? Is your, oh, Daddy, thank you. You know, if the old can have this, wenn die Alten das what haben, about you today? Was mit dir heute? You got children. Hear them, we are all servants. Das waren alles you see, them, we are all servants. Sie waren but Gottes. Now you are children. Aber jetzt, wir sind you see, if the servant can could have this, die Knechte haben diese Ergebnisse, what about uns? Children? What do you have? Was haben wir denn für Ergebnisse? Greater than what Elisha have here. Größer als die, die Elisha eigentlich hatte. If you can believe. Wenn wir glauben können. It's not seeing before you believe. Nicht erst sehen und dann glauben, sondern glauben ohne gesehen zu haben. Anything. Praise the Lord. Halleluja. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, mind these people. And I pray thee with blindness. You know, this prayer, all this prayer, Elijah is saying, God, do it. God, do it. It's always God, do it. Gott that's sagt, the Old Testament Elijah prayer. Sagt jetzt zu Gott, dass das tun soll. But now, we speak to the things. Aber jetzt sprechen wir zu den Dingen. We don't say, God, blind him. Wir sagen nicht, we say, Gott, be blind. Blendet, sondern nur verblendet. Can you get it? It's not long because you know this time you know they don't have Jesus. Sie haben Jesus. We have him. Wir haben Jesus. He said, "You speak to the mountain." I'm not telling God to speak to the mountain. Wir erzählen nicht Gott, dass er zum Berg sprechen soll. Elisha is telling God to speak to the mountain. Elisha sagt zu Gott, dass er zu dem Berg sprechen soll. You speak to the mountain. Heute sollen wir zum Berg sprechen. Praise the Lord. Halleluja. Some people are still praying that way. Aber einige Leute beten God, auch so me, wie God, Elisha. God, tell them to, you know, it's done. You know, don't tell God. God is not waiting. He's not. You are not waiting for God. He's waiting for you. Du wartest nicht auf Gott. Gott wartet auf dich. If you wait for God. Wenn du auf Gott wartest, wird nichts passieren. Because he has given you everything. Weil dir alles schon gegeben hat. He has given you all you need. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. All you need is Christ. Alles, was du brauchst, ist Christus. And it's to be enough for you. Und das sollte genug sein. It's more than enough for you. Das ist mehr als genug für dich. Praise the Lord. Halleluja. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and says, mind these people, I pray thee with blindness, and smote them with blindness according to the word of Elisha. And Elisha said unto them, you see, they are now under your authority and power. You control them. Und Kraft. Du and not problem controlling you. Probleme, die dich you see, you can see Elisha controlling the problem. Is it Elisha that's problem? And not the problem controlling him. Und nicht das Problem, das ihn kontrolliert. Praise the Lord. Amen. Amen. We will stop here, please, because of time. It's just exactly as according to my time here, just a minute past. Praise the Lord. Hallelujah.